bin ich ein Römer. Also, wenn ich in einem Asterix-Comic vorkommen würde, wäre ich laut Aussage meiner Frau wahrscheinlich ein römischer Präfekt und hieße dort Ursus Lucullus Maximus. Wirklich wahr. Wohl erstens, weil einst der römische Senator Lucius Licinius Lucullus durch seine üppigen Festgelage in die Geschichte eingegangen ist, zweitens, weil Ursus ins Deutsche übersetzt Bär heißt. Und ich bin ein Naschbär, behauptet jedenfalls meine Frau. Also ich kann mir gar nicht erklären, wie sie darauf kommt. Nein, ehrlich, ich kann nichts dafür, wenn meine Frau wieder mal eine Tüte Süßigkeiten auf ihrem Schreibtisch liegen lässt und wenn ich daran vorbeigehe, sich einen Augenblick später das Füllgewicht der Tüte spürbar verringert. Wirklich, ich bin da völlig unschuldig. Das ist wie mit Kugelschreibern auf der Arbeit, habe ich ihr mal gesagt. Wenn man die liegen lässt, sind sie nämlich auch weg und keiner weiß wohin. So ist das halt. Übrigens neulich hat sie sich gerecht. Wenn man sich nämlich bei Disney Plus anmeldet, kann man im Menüpunkt »Wer guckt gerade?« für sich einen Charakter auswählen. Ich hätte ja gern Lightning McQueen gehabt, den roten Nesca-Flitzer, weil ich den irgendwie mag. Aber wen hat meine Frau für mich ausgesucht? Winnie Pooh. Wissen Sie, dieser naschhafte gelbe Teddybär, der immer auf allen möglichen Kleinkindartikeln aufgedruckt ist. Dabei bin ich, das sei hier nochmals versichert, wirklich nicht schuld, dass ihre Süßigkeitentüten unerklärlicherweise immer wieder an Gewicht verlieren. Es bleibt ein Rätsel. Ach übrigens, ich muss gleich noch mal los. Meiner Frau ihre Lieblingskekse kaufen. Ich hole lieber gleich zwei Packungen. Schließlich weiß man ja nie.